Mr. Griggs hat geschenkt Ausrüstung, die Sie wollten. Möchten Sie Ausrüstung jetzt sehen? Ja. Ist es das, was Sie haben wollten? Ja. Habe ich noch nie gesehen, diese Sachen. Was ist das? Sprengzünder. Was ist das? Wozu ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Verstehe. Das ist blaues Licht. Das ist blaues Licht. Das ist blaues Licht. Dass alles hier rum ist. Ob dann wohl irgendwo ein kühles Blondes auf uns wartet? Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland. Geschwätze. Einfach nur mit der Droge tanzen und irgendwann wieder was nehmen. Drum into bass, as it goes in the place.